kurz, guck mich an. Siehst du das? Ich bin cool, dies und das. Ich freu mir einen Riesenass. Ich mach das hier für die Leute, die das hier lieben. Lasst mich einfach in Frieden, wenn ihr Sido hast. Punkt auf, ich bin ein gemachter Mann. Guck, was ich erreicht hab. Guck, eigentlich könnte man sagen, so wie's ist, reicht das hier. Aber es reicht nicht, nein, ich kann nicht bescheiden sein. Ich will so vieles noch erleben vor dem Greisenheim. Ich will den Jackpot im Lotto gewinnen und damit alle meine Schäfchen ins Trockene bringen. Ich will heil und frei sein wie eine Flocke im Wind. Ansonsten schrei ich wie ein bockiges Kind und dann wird's wieder eklig. Ich hab schon viel erledigt, doch ich hab noch so viel vor. Und ihr alle guckt mir dabei zu auf euer Monitor. Bis sie mir irgendwann das große Licht ausschalten. Doch der Himmel muss es erstmal ohne mich aushalten. Ich ruf es nach oben, der Himmel soll warten. Denn ich hab noch was vor. Der Himmel muss warten, wenn alles vorbei ist. Nimm mir den Atem, doch noch bleib ich hier. Der Himmel soll warten. Warte mal, stopp, stopp. Du kannst mich noch nicht gehen lassen. Nimm dir doch lieber diese Emos, die ihr Leben hassen. Ich bin noch lange nicht fertig, es fängt doch gerade an. Ich hab am Sack doch grad mal Haare dran. 3 Stück, ich will meinen Sohn wachsen sehen. Ich will eine Tochter und dann nach 9 Monaten von mir aus gleich nochmal. Ich will ein Haus, einen Affen und ein Pferd. Lass mich machen, all das werde ich schaffen und noch mehr. Ich will Karriere machen, ich will noch weiter hoch. Ich will in China mal einen Hund kosten, einfach so. Ich will nach Las Vegas, alles was ich hab auf Rot. Haus weg, Pferd weg, Klappe zu, Affe tot. Ich will zur Ruhe kommen, kein Streit, kein Stress. Vorausgesetzt, dass man mir noch ein bisschen Zeit lässt. Wenn ich dann fertig bin, hol mich nach Haus. Doch bis dahin kommst du gut ohne mich aus. Und ich sing Halleluja.